In Zusammenhang mit der Verhaftung und Untersuchung der Präsidentin Park Geun-hye führten die südkoreanischen Massenmedien am 6. März in allen Gebieten eine Meinungsumfrage gegenüber den verschiedenen Kreisen und Schichten durch. 78,2% der Befragten, und zwar die absolute Mehrheit, behaupteten, dass die Präsidentin angeklagt, verhaftet und untersucht werden solle, um die Wahrheit über den Missbrauch der Staatsgewalt genau zu klären. Davon verlangten 90% der jungen Leute in den 20ern bis 30ern ihre Verurteilung zum Gefängnis. Auch in Daegu und dem Bezirk Nordgyeongsang, die als politische Basis für die Unterstützung der Präsidentin gelten, forderten 67,7% der Befragten ihre Einkerkerung und die Enthüllung des Falls der extremen Skandalaffäre. Das ging aus der Meldung des südkoreanischen Senders JTBC hervor.